Guck mal. Guck, die Sonne. Hier. Da ist die Sonne. Geil, oder? Ich schlafe so. Und das, alle Lichter sind aus. Und mein ganzes so leuchtet. Mit Sterne und Meteoros und so eine, guck, und sie dreht sich um, ne? Guck mal. Und diese Kopf kann man wechseln. Dann hast du eine nur so lichte, kleine Lichte. Ja. Ich habe das neulich in meine neue Wohnung gekauft. Und ich benutze das zum Einschlafen. Weihnachten, ne? Wir haben einfach nur gekocht und alle zusammen essen, ja. Und das war uns manchmal schwer, weil wir gucken dann im Fernseher, ja, dass die anderen Geschenke kriegen, alles. Und das war für mich, ja, ganz, ganz, ganz schwer. Habe ich immer meine Mutter erzählt, dass ich immer von Afrika weg will. Ja, wenn ich groß wäre, möchte ich nach Portugal und ja, mit weiße Leute zusammen Weihnachtsfeier und so, ja. Als ich Kind gewesen bin, wir hatten eine Terrasse, eine große Terrasse. Und da habe ich immer draußen geschlafen, im Terrasse. Und ich bleibe draußen und gucke die Sterne an die ganze Nacht. Und dann kommt Papa und sagt, ja, hast du noch nicht geschlafen? Und ich sage, nein, ich will die Sterne angucken. Und dann nächsten Morgen stehe auf und ich erzähle ihm, ich habe einen Meteor gesehen. Dann hat er gesagt, nein, das gibt's nicht. Ich habe ihm gesagt, doch, doch, es ist ein Stern. Und dieser Stern, es hat einen, so einen Teil, der läuft hinterhin. Dann hat er mir irgendwas auf dem Papier gezeigt. So. Dann habe ich gesagt, ja, genau das. Und dann hat er mir die Namen auf Arabisch gesagt. Shehab. Nauruz ist mein, ich bin Kurde. Wir feiern immer Nauruz. Nauruz ist unser neues Jahr, unser Silvester. Weil wir Kurde sind, wir haben kein Recht demonstrieren. Also auf die Straße zu gehen, in diesem Moment auf die Straße zu gehen und nur nichts sagen, nur einfach laufen. Alle Kurde auf die Straße. Das war immer Symbol für uns gewesen. 20.03. haben wir in der Nacht demonstriert. Das Mikrofon ist ein Gegenstand. Ist for me it's like a symbol of what I have done in my life, like so ich war eine größere Entertainer in meinem ganzes Leben und nur ein Tag, just one day, ein Augenblick, alles war also weg, also my total existence was crushed. Habe ich aufgestanden und mein Handy war aus. Ich bin gegangen und habe ich ein warmes Brot gekauft und habe ich mitgebracht. Ich war zu Hause und Mann von meiner Schwester hat gesagt, der Schlepper ruft immer an und sagt, beeil dich und du musst bereiten und alle Sachen packen und musst du gehen. Ja, das ist meine Wasserflasche. Ich gehe nicht raus ohne eine Wasserflasche. Weil ich bin auch so eine Person, die ist immer bereit. Ich habe alle meine Sachen in der Tasche. Ich habe meinen Stift dabei, ich habe meine Wasserflasche dabei, mein Papier, mein irgendwas. Die sind alle immer dabei. Eine Dose. Die Dose kann viel bedeuten, aber es bedeutet für mich ein ganz speziell. Als ich klein war, hatten wir keinen Ball gehabt. Also als wir Fußball spielen wollten, wir hatten immer keinen Ball. Was unsere Idee war, wie können wir einen Ball spielen? Wir waren 5, 6 Leute und hatten keinen Ball. Alle hatten Lust zu spielen. Dann sind wir auf diese Idee gekommen. Die Dose zu drücken, bekommt man einen Ball. Da habe ich mit meinen Kumpels immer die ganze Zeit gespielt. Einfach 2 Steine als Tor und die Dose als Fußball. Es erinnert mich immer an meine Schulzeit, die ich dort verbracht habe. Ich habe neue Leute kennengelernt durch diese Dose, weil wir alle gleiche Gedanken hatten. Eine Dose ist nichts, aber wir können viel machen mit der Dose. Da sind wir Freunde bekommen. Eine von den Freunden, die ich kennengelernt habe, leider ist immer noch in Syrien. Wir sind 7 Jahre zusammen befreundet. 7 Jahre immer die ganze Zeit alles zusammen gemacht. Durch eine Dose. Ja, dieser Portugies, der hat mich Arbeit gegeben. Dieser Portugies habe ich gesagt, ja, ich möchte nach Europa kennenlernen, in Portugal. Er hat gesagt, aber gehst du nicht in Europa? Europa ist nicht gut, du musst besser hier bleiben. Ich habe gesagt, nee, ich gucke in meinen Fernseher, ja, das Europa ist wie Paradies, kann man dort gut leben. Und einen Abend bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mutter, habe ich Brot mitgebracht, Abend, ja, habe ich gesagt, Mama, ich fliege nach Portugal, aber ich komme nicht zurück. Ja, da hat meine Mama geweint und so, ja. Meine Mama hat gesagt, ja, du kannst gehen, aber guck dein Leben mal, mach keine Mist und ich möchte dich immer wiedersehen. Ja, ich bin nach Portugal geflogen, mit dem Flugzeug. Der Opa kommt ursprünglich aus Palästina. Und dann mein Opa, beim 1948, ist er nach Aleppo geflohen. Ja, so, ich bin in Syrien geboren, aber ich bin in Libanon irgendwie aufgewachsen, erste 2 Jahre. Mein Vater und meine Mama, sie hatten einfach Arbeit in Libanon. Und Libanon war in der Nähe von Damaskus. Das war auch da Krieg und so, es war nicht sehr sicher. Dann, deshalb sind wir komplett nach Syrien umgezogen und da geblieben. Also ich habe meine Emotionen verloren. Ich vergesse so viele Sachen, was ich gestern gemacht habe. Und jetzt, ich bin vielleicht ein anderer Mensch erwachsen. Jetzt bin ich jemand anderer. Wenn mein Ohr hört, dass das gut klingt, dann mache ich. Ich höre nicht meinen Kopf, sondern mein Herz. Und auf einmal war alles weg. Ein größeres Haus gehabt und 2 oder 3 Haushelps. Und ich hatte selber 2 Autos gehabt, schönes Autos. Und das Leben war einfach schön, weil ich habe so viel verdient von Tanzen und so. Ja, und ich kann auch vor diese Haushelp bezahlen. Und auf einmal war alles weg. Alles weg. Alles weg. Dann habe ich hier in Deutschland einen Cousin in Bonn, ja, 1997. Habe ich mit meinem Cousin telefoniert. Mein Cousin hat gesagt, ja, komm lieber hier in Deutschland. In Deutschland läuft besser, das ist ja, ja, besser wie Portugal. Habe ich gesagt, ja, ich komme, aber ich muss meinen Pass neu machen. Er hat gesagt, nee, brauchst du nicht, ja, ich schicke dir einen Pass. Und du kannst mit diesem Pass hier fliegen in Deutschland. Dann bin ich in Düsseldorf gelandet. Ja, mein Cousin ist gekommen, hat mich abgeholt. Mein Cousin hat gesagt, ja, jetzt bist du hier. Aber gibt es noch andere Sachen? Du musst Asylantrag machen. Ich habe gesagt, was ist das, Asyl? Ich konnte nicht Asyl. Ich habe gesagt, ja, Asyl ist, dass du hier dann legal leben. Siehst du die Tür da, wo diese Leute alles reingehen? Du gehst auch da rein mit diesem Papier und deiner Tasche. Und wenn dir jemand fragt, du sagst nur Asyl, mehr nicht. Du sagst nur Asyl, Asyl. Ja, bin ich dort gegangen, ja, habe ich gesagt, Asyl. Wir haben keinen Pass, wir haben ein Reisedokument. Wir haben keine Nationalität, wir sind palästinensische Flüchtlinge in Syrien. So. Syrien hat total neue Bedeutung nach der Revolution für mich. So. Es ist so, es ist mehr als das Land, wo ich wohne. Erstmal war das Syrien, das ist ein Land, okay, die ist nicht mein Land, weil ich bin kein Syrer. Ich habe immer gedacht, ja, Syrien ist sehr schön und ich bin sicher in Syrien und ich mag Syrien, ich studiere und arbeite und so. Aber als die Revolution angefangen ist, dann hat es so, dass es so, habe ich so ein große Liebe für Syrien entwickelt. Alle haben sie geholfen, dass ich meine Sache packe. Aber meine Mutter hat gesagt, komm und etwas essen. Ich habe versucht, ein Frühstück, genau Frühstück essen. Aber immer jeder fragt, was brauchst du? Komm, guck mal, dass du das brauchst, was ich lege in deinen Rucksack. Meine Mutter hat diese Kette auch mir gegeben. Und hat gesagt, das ist besser als jede Medikamente. Wenn du Krankheit hast, wenn du Schmerzen hast, wenn du traurig bist, du kannst das gucken. Wir warten auf dich. Syrien ist meine Liebe. Einfach. Es ist mein Land. Ja. Es war nicht so vorher. Ja. Ich habe in Bildungs- und Kulturprogramm gearbeitet und ich habe gleichzeitig meinen Master auch gemacht. Ich hatte auch viel Zugang zu anderen Nachrichten, die nicht in TV gezeigt wurden. Die Nachrichten hat die Revolution in Daraa angefangen, wir waren in Damaskus. Man hat so immer gehört, die Leute in Daraa leiden von irgendwelcher bewaffneten Gruppe und unsere Armee hilft die Stadt und wir bringen alles in Ordnung und ganz bald und seid mit uns und. Das ist Propaganda. Ja, Leute. Das ist eine Palizza. Ich habe ein Theaterstück gemacht und ich habe eine Gruppe gegründet und wir haben uns über das Leben, Roma-Leben geeignet. Danach wollte ich nach Hause gehen und ich bin von einer kleinen Gruppe, serbischen Gruppe, mit so welchen Palizzi geschlagen bin. Besuchstellig. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich bin die Seite der Leute, die auf der Straße sind. Alle Leute haben mitgemacht. Kinder, Jugendliche, Opas, Omas, Mutter, Väter, alle hat mitgemacht. Es war so eine schöne Zeit. Es war eine sehr harte Zeit, gleichzeitig eine sehr schöne Zeit, diese Leute zu treffen, die Gemeinschaft, diese gemeinsamen Gefühle, die wir so gehabt haben, die gemeinsamen Ängste, die gemeinsame Essen, die gemeinsame im Freitag Demonstration. Es ist eine sehr, sehr lange Demonstration. Und dann kam die Armee oder Geheimdienst und so und fangen an so zu schießen, die Leute anzuschießen. Dann fangen wir zu rennen, wir wollen nicht verhaftet werden und die Leute öffnen einfach ihre Türen. Und wir gehen rein in die Wohnungen von Leuten, Leute, die wir niemals konnten. Wir haben uns auch gefuttert, sie haben uns Wasser gegeben, sie haben gesagt, nie, ihr bleibt hier, bis es alles still ist. Sie hatten auch Angst, dass wenn jemand reinkommt und fragt, ja, wer ist diese Person? Warum was macht sie hier? Und wir waren auf Facebook und wir mussten immer Fake, also falsche Namen benutzen und so. Und wir haben uns kennengelernt mit falschen Namen und sie rufen mich immer nur diese falsche Name. Und bis jetzt, wir kennen uns jetzt persönlich. Und ich weiß ihre Name, ihre richtige Name. Es ist so spontan. Und man sagt nur einfach die Revolution Name. Nächsten Tag hat dieser Mann mir ein Papier gegeben und hat mich in Zug gebracht, in den Hauptbahnhof Dortmund. Er sagt, du sollst nach Dortmund mit diesen ganzen Leuten. Und du sollst gehen mit diesen Leuten. Diese Leute wissen schon, wo die Zug hingehen soll. Ich bin reingestiegen in den Zug. Wir haben gefahren fast den ganzen Tag. Abend sind wir gelandet in Chemnitz. Ganz dunkel, ja. In Chemnitz gibt es eine Lager dort, wo die ganzen Asylleute bleiben, ja. Und da hat er mir ein Zimmer gegeben mit russischen Leuten, ja. Habe ich meinen Cousin telefoniert, der fragt mich, wo bist du? Habe ich gesagt, warte, ich gebe dir die Deutsche, die rede mit dir. Ja, der Deutsche gefragt, der Deutsche hat gesagt, Chemnitz. Und mein Cousin hat mir gesagt, hey, du musst weg da, doch so gibt es so viele Nazis. Die bringen dich um, doch, da habe ich geweint. Ganze Nacht habe ich gesagt, nee, wo bin ich hier in der Hölle los? Hätte ich besser in Portugal geblieben. Mein erstes Semester, mein erster Prüfungstag. Bei uns Uni sind alle zusammen. Die haben mehrere Campus halt, aber die sind alle nah voneinander. Die heißt Universität City halt ungefähr. Und Uni dort sind alle Polizisten, alle Soldaten. Also da gibt es keine freie syrische Armee, da gibt es keine Revolution. Als ich da gelaufen bin zu meiner Prüfung, da habe ich, also ich und meine Freunde von mir, da habe ich gesagt, hey, siehst du, etwas ist komisch? Da habe ich gesagt, hey, warum? Es gibt keinen Soldaten und keinen Polizisten und gar keinen Checkpointer. Ist das dir nicht aufgefallen? Ich habe gesagt, ja, voll komisch und so. Weiß es nicht, was da passiert. Lass uns die Prüfung machen. Da sind wir rein, Prüfung gemacht, unsere Prüfung. Und da sind wir rauf auf unser Campus. Da sind wir mit unserer Gruppe und Leute genauso, jeder mit seinen Freunden so da geblieben, darüber gesprochen, wie hast du das und das und das gemacht. Da sehen wir plötzlich ein Flugzeug, der von oben kommt. Dann haben wir, okay, ist halt egal, der schießt überall, der schießt Aleppo, das ist halt Krieg. Dann haben wir gesehen, dass er rum uns fliegt. Also, okay, das ist ja komisch, das ist ganz nah von uns. Dann ist er runtergegangen. Das ist MiG-21. Als Witz haben wir gesagt, der will uns abschießen oder was? Weiß er nicht, dass wir hier Studenten sind und dass hier kein syrische Armee ist oder freie syrische Armee oder wie auch immer. Und dann haben wir bemerkt, dass es runtergeht, dass er uns schießt. Dann sind wir alle Leute sind weggerannt. Also laut geschreit und weggerannt, dann ist die erste Bombe runtergefahren. Die erste Bombe war weit von mir. Ich habe die gesehen, der hat erstmal ein Studentengebäude erstmal bombardiert. Ich habe gesehen, wie die Leute auf der Straße lagen und überall Blut war und Leute umgebracht sind und Leute geschreit haben. Ich habe gesehen, wie die Leute dort saßen und konnten nichts machen. Ich war in einem Moment, was soll ich tun? Bleiben, Leute helfen, wegrennen, was soll ich tun? Okay. Und dann sind alle weggerannt, meine Freunde haben, yeah, hier, komm, renn. Dann bin ich weggerannt. They were mad at me. Ja. Weil ich habe kein Recht über diese Kind. Die Familie von meinem Mann, also von meinem Ex. Und ihm auch, er hat nichts zu sagen, weil dies ist eine starke Familie. Das Kind gehört nicht zu mir, ich bin nur die Mutter. Das Kind gehört zu dem Vater und seiner Familie. Und wir wissen, wenn mein Kind kommt, dann sie nehmen dieses Kind und sie machen, was sie wollen mit meiner Tochter. Und ich kann nicht machen. Das ist ein Puppen, Barbie von meiner Tochter. Und für mich, diese Puppen ist so wichtig. Alle Mädchen lieben Puppen. Meine Tochter auch. Und das ist so eine große Bedeutung für mich, weil das macht mein Kind glücklich, weil sie kann das haben. Aber viele Menschen in Afrika, in Nigeria, können das nicht haben. Ich bin in Bautzen gekommen, da war mein Asylheim. Aber nach Bautzen war nur eine Frau. Ich war der erste Männer, der bei Frau war. Und da habe ich reklamiert, nee, das geht gar nicht. Warum soll ich mal mit der ganzen Frau hier leben? Ja, die Chefin von Asylheim hat gesagt, warte, ich telefoniere mit dem Bundesamt und wir gucken, wo du hin sollst. Ja, und dann hat er mir nach Großsorsdorf. Großsorsdorf gibt es ein Asylheim, der war militärische, für die russische militärische. Ja, die hat mir dort geschickt. Wenn ich dort gelandet bin, da war keine Schwarze. Ich war der einzige Schwarz. Und die Leute hatten mich immer auf den Sack gegangen. Die hatten mir, hey, Black Man. Ich habe mich gefühlt, so wie ein Amerikaner. Ich habe gesagt, hallo, warum rufen wir Black Man? Ich bin nicht Black Man. Die hatten gesagt, nee, die rufen dich so, die denken, du bist Amerikaner. Ich habe gesagt, okay. Und dann hatte die Chefin von Asylheim gesagt, nee, du, hier gibt es keine Schwarz, wir schicken dir, wo es Schwarz gibt, nach Bischofswerda. Die hatten mir nach Bischofswerda geschickt. Dort bin ich geblieben. Ja, Asyl. Duldung, ja, mein Dokument momentan. Darf ich Scheiße sagen? Ich habe jetzt momentan ein scheiße Dokument in meiner Hand, weil ich immer, wenn im Bus zum Beispiel Kontrolle gibt, die brauchen mein Dokument. Ich fühle mich wie ein Scheiß, weil viele Leute sehen an mich und sehen diese rote Linie. Und die kennen das, ist okay, jetzt kommt Abschiebung. Jetzt er kann nicht hier fest bleiben, sondern er kommt von einem Land, wo alles gut ist, und er muss jetzt zu Hause gehen. Ja. Ich habe meiner Mutter gesagt, wohin nicht, das nicht gut. Ich komme. Ich verspreche, dass ich sofort komme. Meine Mutter hat gesagt, verspreche mich. Komm, ist vorne gekommen und versucht mich umarmen. Ich habe das nicht gemacht. Ich wusste, dass ich mache. Bestimmt meine Mutter weint. Ich habe einfach gesagt, muss ich gehen. Aber vielleicht brauche ich nicht weinen. Ich habe immer denken, wann kann ich meine Mutter wieder umarmen? Es ist wie ein Fairy Tale. So, wir haben ein Märchen. Es war so zwei Welten. Ich war im Büro, beim Arbeit und alles normal. Und dann am Nachmittag bin ich im Auto gestiegen und irgendwo hingefahren. Andere Name, andere Funktion, alles anders. Und ich bin ein anderer Bus. Es war auch manchmal so krank. So am Morgen bist du was und am Nachmittag bist du was. Wir hatten immer unser Handy, unser normales Handy. Denn wir benutzen den von Alltag und so. Und wir hatten immer ein anderes Handy vor die also Revolution. Ja, und wir hatten auch immer falsche SIM-Cards mit falschen Namen, mit falschen Sachen so, damit sie nicht rausfinden, dass wir das gemacht haben. Diese dummen Handys, die teilen deine Location nicht. Und als ich verhaftet wurde von der Armee, im März 2012, ich hatte so ein Handy, ein dummes Handy, genau das Silber, und mein eigenes iPhone. Mein Kind hat Glück, weil ich habe Nein gesagt. Du kannst das nicht mit meinem Kind machen. Sie ist ein Mensch und ein freier Mensch. Und du kannst nicht beschneiden. Du kannst das nicht machen mit meinem Kind. You have to kill me first, before you do that. Da habe ich mich versucht, hier zu integrieren, so, ja. Und dann hat ein Mann gesagt, ja, du musst ja, dass du hier bleiben. Entweder heiraten oder entweder Kinder machen. Ich habe gesagt, mein Gott, noch ein. Was soll ich machen? Nach 3 Monaten kriege ich Deutschland verlassen. Abschiebung. Krieg ich ein Papier so vom Bundesamt, der sagt, du sollst Deutschland verlassen. Ich sage, wie soll ich Deutschland verlassen? Diese Leute, die machen mich verrückt. Da war ich kaputt in meinem Kopf. Ich habe meine Rucksack gepackt. Vom Bischofswehr, da bin ich nach Dresden gekommen. Es war am 17. März 2012. Das war ein sehr, sehr schlimmer Tag. Am Anfang wusste ich nicht, dass es so schlimm sein wird, weil ich war schon verhaftet, das war nicht sehr schlimm. Ich dachte, ja, es ist gut, es geht. Dieses Mal, ich bin ein Lucky Bastard. Ich schaffe das, es wird alles okay. Aber war das nicht. Nein, es war nicht okay. Ja, also war einfach scheiße. In solche ein Zimmer, in Geheimdienstgebäude, in solche ein Zimmer, so keine Ahnung, wie schnell ich so viel übertrieben, 60 Personen. Sie verhaften 60 Personen und tun sich in so ein Zimmer. Man schläft so am Stehen. Die Leute sind sehr nah voneinander. Die sind einfach gestopft in den Gefängnis, so alle diese Zelle. Es gab auch diese kleine Zelle, ich hatte so ein Einzelzelle, ja. Ich war in so ein Einzelzelle. Das war halt so, nur so, wie ein Stuhl. Und die haben alle Leute gefoltert. Und wenn ich sehr glücklich bin, dann durfte ich einmal auf die Toilette, dann laufe ich durch die gefolterte Leute und die Aktivisten und die Jugendliche und einfach Leute, die sind alle verhaftet und sie tun sich überall, weil es gibt keinen Platz. Sie leben noch, aber sie sind gefoltert, sie sind sie leiden so, sie haben Blut, sie haben, ja, alle im Gefängnis wurden gefoltert, wurden alle Art von Folter und alle Art von Missbrauch. Notizen. Und das ist etwas, was ich gerne mache. Und ich schreibe alles, was ganz wichtig passiert in meinem Leben. Manche Periode schreibe ich jeden Tag, was ich erlebt habe. Notizen. Mein Theaterstücke, Poesie. In jede Ecke, wo du Erinnerung hast, das wird nie wieder kommen. Die Straße, die ich breche, die ist jetzt kaputt, wo Stein auf Stein ist, wo man nie merken kann, dass das die gleiche Straße war, auf dem ich gelaufen habe, mit unseren Freunden gelacht haben, geweint haben. Diese Straße, in jeder Ecke, auf jeder Stein gibt es für mich eine Erinnerung. Ich lebe mit diesem Gefühl, dass ich plötzlich nach Hause geschickt. Ich habe immer etwas in meinem Bauch, was ich nicht beschreiben kann jetzt, und ich meine in meinem Herz hier. Man will nie in Syrien verhaftet werden. Und wenn jemand verhaftet, dann kommt man raus und dann gucken wir ihn, als er ein Geist ist oder so. Bist du am Leben? Bist du noch da? Und man ist kaputt, wenn man rausgeht, man ist kaputt, man kann nicht mehr sprechen, man ja, auch wenn dein Wunde hielt und so, dann, das tut immer noch weh, auch wenn es hielt und wenn es okay und jahrelang, es tut bis jetzt weh, es tut das tut bis jetzt. Man fühlte, dass es so jetzt, dass es tut, wie genau wie das im Gefängnis ist. Ich fühle manchmal, wenn ich darüber rede, ich fühle so müde, dass ich da sitze so. Ich saß immer da sehr, sehr müde und hoffnungslos und kann nicht mehr warten oder bleiben. Und so. Man sitzt und man hat weh und man sitzt einfach und wartet auf den nächsten Tag und nächste Runde und keine Ahnung. Und waren wir in einem Dorf in Türkei? Ich war eine Nacht da und dann mit einem Bus nach Istanbul gegangen. Wir haben von Schlepper keine genug Essen bekommen. Dann wieder nach zwei Tagen, wir sind mit einer Van nach Grenze zwischen Türkei und Griechenland gefahren. Bekommen wir zwei Schiff und sollen wir selbst Luftrennen machen. Wir waren 14 Personen, zwei Familien, zwei Kinder. Die Kinder waren 8 Monate. Die Kapazität von Schiff war für 4 Personen. Aber sollten wir mit diesem Schiff andere Seite gehen? Wir haben keine andere Wahl. Und wenn Polizei uns findet, bekommen wir Gefängnis in Türkei. Wir haben angefangen, zu anderen Zeiten zu gehen. Das war schwer. Wasser läuft sehr schnell. Wir haben keine Erfahrung im Schiff. Wir haben viel Angst. Langsam kommt Wasser ins Schiff. Und Kinder hat angefangen bei weinen, ganz laut. Und wir haben auch ganz laut geredet, weil die Jungen vorne konnten nicht dieses Schiff nach anderer Seite bringen. Und vor einer Minute, wir waren ganz ruhig. Wir haben ein Tier im Wasser gesehen. Ich weiß genau nicht, weil das war ganz dunkel, aber das ist wie eine Krokodil. Dann habe ich mein Kind einfach genommen und raus von dieser, was meine Leute machen. Wir mussten von Lagos weg, weit weg von seiner Familie. 9 Stunden weg. Der Norden, wo jetzt gibt es Boko Haram und so. Dann sind wir da vor 2 Jahre und mehr. You know, there were a lot of bombs going all over the place, Boko Haram, kidnapping and killing und so. Und dann meine Ex war verletzt. Und dann habe ich diese Familie angerufen und dann sie sind gekommen mit Polizei und alles. Und sie hat Sarah von mir genommen und sie nehmen mein Mann, mein Ex. Und this was the last time I saw him. Es hat angefangen mit 2 Jungs. Diese 2 Jungs, die waren 15 oder 14 Jahre alt. Die sind für mich noch Kinder, die wissen nichts über Politik. Also bei uns halt, die sind echt noch Kinder, die können halt auch nichts sagen. Diese beiden Jungs, die haben in TV gesehen, Ägypten, Tunesien, Jemen, Libyen, da ist die Revolution, da schreiben die was an der Wand. Da haben die auch an der Wand von der Schule geschrieben, wir möchten, dass der Präsident weggeht. Ob die das wissen, was das für eine Bedeutung hat? Natürlich nicht. Also ich glaube mindestens nicht, dass die gewusst hatten, ja, dass Präsident Bashar geht weg, dass das so riesige Bedeutung hat. Da haben die leider die Polizisten die getroffen, die beide verhaftet und die beide gefoltert und sind die beide gestorben. Die Eltern, die waren immer dort beim Polizei gewesen, haben die immer nachgefragt, wie sind unsere Kinder und so. Eure Kinder sind bei uns und ihr solltet keinen Gedanken machen. Danach, nach 2 Monaten oder so, dann sind die dorthin gegangen, dann haben die gesagt, wir möchten unsere Kinder sehen, das geht gar nicht, dass ihr unsere Kinder so klein sind und die bei euch sind und wir sehen die gar nicht, wir wissen nicht, ob die leben noch oder nicht. Und dann haben die Polizisten gesagt, eure Kinder lebt nicht mehr, eure Kinder sind gestorben. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, wir werden die Leiche haben. Da haben die was geantwortet. Also ist für mich, die sind keine Menschen, die sind halt, Tiere haben auch Gefühle. Also die sind auch kein Tiere. Die haben einfach gesagt, eure Kinder sind bei uns, wir geben keine Leiche, geh und mach neue Kinder. 5 Stunden unterwegs und die Kinder haben geweint, immer ganz laut. Und andere Seite vor uns waren viele Soldaten von, sie waren nicht von Türkei und Griechenland, sie waren von anderen Land. Das war eine Grenze. Und sie haben uns gefunden und sollten wir ganz schnell rennen. Kinder auch viel geweint. Der Mutter von einem Kind hat Hände auf den Mund von diesem Kind gelegt, das nicht mehr weint, ja, schreien. Aber nach einer Minute, Kinder weint nicht und hat gedacht, es ist geschlafen. Hat ihre Haare nahe beim Mund von Kind gelegt und hat gefunden, der Mund bekommt keine Luft. Und hat versucht, mit Hand im Rücken von Kind schlagen, vielleicht wieder Kind weint. Wir haben schnell gerannt. Wir haben keine Zeit zum Warten, dass alles ganz schnell passiert. Zum Glück, Kinder ist wieder geweint. Die Opa von Sarah, die Vater von meinem Ex, hat 4 Frauen. Und eine Frau von ihm hat mich geholfen. Ich war so dünn, ich konnte nicht mehr sehen, ich konnte nicht mehr bewegen. Ich war so, I was close to death. Und dann hat sie gesagt, okay, ich helfe dir, ich bringe Sarah zu dir. Aber du musst schnell weg. Du musst zwischen den Wald. Und bei uns Wald ist nicht wie hier in Deutschland. Also dann bin ich mit Sarah. Ich war so schwach. Ich konnte Sarah nicht tragen. Und dann habe ich mit Sarah im Wald 2 Tage gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und dann habe ich meine Freunde angerufen und gesagt, okay, ich brauche Hilfe jetzt. Und some of my friends told me, please don't call us, because these people are calling us to ask, they are looking for you. Wo steckst du? Where are you? What is going on? We have been getting calls from the police and so, some were afraid. They said, please don't call us because they are searching for you, you know. And I couldn't trust anybody anymore because I was afraid. Stefan helped me. He told me, just go to Germany. Meine Zukunft hier in Syrien ist, im Gefängnis oder auf die Straße zu stellen. Sonst nicht. Weil ich würde das nie aufhören, Leute zu helfen und gegen diesen dummen Präsidenten zu kämpfen. Ich würde das nie aufhören. Das ist in meinem Blut. Ich würde das nie aufhören. Ich würde das immer weitermachen. Und es entweder gehe ich im Gefängnis, wo ich jeden Tag sterben möchte, wo ich meine Mama und meinen Papa jeden Tag, die würden jeden Tag sterben wegen mir. Dann habe ich mich entschieden, okay, ich gehe. Da habe ich zu meinem Papa gegangen, okay, ich gehe, aber wo sollen wir das Geld herhaben? Das kostet doch viel Geld, das ist vor 2,5 Jahren. Und dann hat er mein Papa gesagt, ja, wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Wir haben was für dich auf der Seite gelassen. Du als Mann, du musst, wenn du heiraten möchtest, du musst viel Geld haben. Du musst Wohnungen haben, du musst Gold für deine Frau kaufen, du musst diese große Fest machen. Und wir haben für dich, so sozusagen ungefähr war das 10.000 Euro. Und dann hat er gesagt, ja, das Geld war für deine Zukunft und bleibt immer noch für deine Zukunft. Nimm das Geld und erreich dein Ziel. Geh mal dort, entweder Paris zu deinem Onkel oder halt England bei deiner Schwester. Okay, wie soll ich das machen? Da hat meine Mama eine Hose mit versteckter Tasche gemacht. Warum? Weil, leider ist nicht diese Hose. die hat eine Hose gemacht mit versteckter Tasche. Warum? Weil man nie eine Schleuse vertrauen kann. ...2001 bis 2004, mein Leben war Hölle, aber wie? Ich war fast jeden Tag auf der Straße. Keine Ruhe gehabt. Ja. Durch diese Asyl hier, diese Abschwung und alles. Wenn man kriegt diese Papiere von Abschwung, ja, man muss immer von der Polizei weg. Und damals war ganz schlimm, jede Ecke hast du Kontrolle. Jetzt kontrollieren mich nicht in Dresden. Jetzt in Dresden, die Polizei guckt so. Ich mache noch Wink, Wink, so die Polizei, die stoppen nicht. Aber früher, oh, die Polizei guckt eine Schwachs, weil da war nicht so viel Schwachs. Das war mehr schlimm. Die stoppen, Ausweiskontrolle. Und wenn ohne Urlaubschein, oh, das war noch mehr schlimm. Ich habe viele Strafe bezahlt, nach Dresden zu sein ohne Urlaubschein. Ja, da habe ich mich gefühlt wie Prisonär. We give you asylum because weil du bist eine traumatisierte Frau. I didn't come as a traumatized woman to seek out. Also I was already traumatized, das stimmt. But I applied for asylum for protection for me and my daughter. Da haben wir einen Mann gefunden, der mich von Syrien nach der Türkei geht. Also ich habe auch kein Passport. Ich muss erstmal in der Armee gehen, um einen Reisepass zu kriegen, um legal zu reisen. Das hatte ich nicht. Ich muss überall illegal machen. Überall illegal. Da bin ich von Syrien nach der Türkei zu Fuß über das Land. Über Berg hoch, Berg runter, Fluss, klein Fluss, egal, kalt, warm. Musst du gehen. Also wir waren ich und drei anderen und halt der Schleuse. Da haben wir es geschafft. Das war am einfachsten eigentlich. Da hat niemand uns kontrolliert, da haben wir ab und zu uns versteckt. 5 Minuten, 10 Minuten, bis alles ruhig war, bis wir geguckt haben, niemand ist da, dann wir weitergerannt und so. Da waren wir auf der türkischen Seite. Da hatten wir einen Freund von meinem Papa, der hat in Kils gewohnt. Das ist eine Stadt an der Grenze mit Syrien. Da hat er dort gewohnt, da hat er ihn angerufen. Ja, mein Sohn kommt zu dir, kannst du ihm ein bisschen so sorgen, damit er ein paar Tage bei dir bleiben kann und Sachen zu wechseln und so. Da bin ich dort hingegangen, 2 Tage dort übernachtet. Hat er ein Ticket für mich gebucht nach Istanbul. Ich will nicht immer bleiben. Ich will nicht immer in Deutschland bleiben. Ja. Ich bin ungern von Syrien rausgegangen. Und ich wollte in die Türkei reisen, damit ich durch die Türkei nach Syrien zurückkomme. Weil damals war das, die Grenzen waren offen und man konnte einfach durch die Türkei die Grenze überlaufen. Ich wollte einfach nach Syrien gehen. Ich wollte nach Syrien gehen. Ich hab gedacht, ich will nicht draußen bleiben. Was soll ich in Deutschland? Was mache ich hier? Aber ich hatte so ein blödes so Argument, dass ich, ja, sehr, sehr blöd, aber ich war wirklich überzeugt, dass ich sterben muss, weil ich nicht mehr mit diesen Erinnerungen leben kann, weiterleben kann. So, ich habe mich entschieden, dass ich muss sterben. Es lohnt sich nicht, in Deutschland zu sterben, und wo soll ich hier beerdigt in Deutschland? Warum? Wem kann ich hier in Deutschland? Ja, und ich soll in meinem Land beerdigt werden. Und ich wollte das machen. Ich wollte einfach nach der Türkei fahren und dann über die Grenzen laufen und so. und in Syrien ankamen und da sterben. Da ruhig sterben. Nach 3 Wochen habe ich meine Ex-Frau kennengelernt. Sie war Punk, so, ja, Punk-Rock und so. Mit Rasta, mit schwarzer Klamotte, alles. Habe ich die Frau erzählt, was meine Situation hier ist und so, so, so, so. Ja, die Frau hat gesagt, ja, du kannst bei mir leben und so. Ja, aber ganz sicher würde ich gar keine Heirat machen, gar keine Kinder mit dir machen. Du kannst das vergessen, du kannst das anderes suchen. Ich habe gesagt, mein Gott, dann muss ich nach Afrika fliegen. Nach 1,5 Monaten hatte ich mit der Frau, ne, alles gut laufen, so, so, ja. Die Frau hat gesagt, ja, ich habe mich entschieden, ich bleibe mit dir. Die Frau wollte mir auch helfen und so, ja. Und dann bin ich mit der Frau geblieben. Ja, wir haben alles versucht, ja, das, das, das, das. Auf einmal ist die Frau schwanger geworden. Ja, dann sind wir zusammen nach Bischofswerda gegangen. Da haben wir Papier gemacht. Pass ist gekommen, die Kinder ist geboren. Mit dem Pass habe ich die Geburtsurkunde von den Kindern auch gemacht. Alle sprechen Deutsch, ich verstehe kein Wort. Und I see the situation of the refugees in Upper Sandin, how everything is done. The day I was there was the day they were sharing food to the people. Everybody had to run out for food. They stay in eine sehr lange Schlange. Und ich konnte das nicht glauben. Was ist hier los? Never in my life I see a situation like this. And then habe ich diese Kreis, I was dizzy. Ich war schwindelig und I collapsed. Then I was taken to the hospital. When I woke up, I saw myself in the hospital with drips. And that was the beginning of my journey. Hab 5-mal versucht. Jedes Mal ist eine Geschichte. Jedes Mal ist ein Abenteuer. Jedes Mal habe ich tot gesehen. Also, da hat mein Schwager immer angerufen und hat gesagt, ich habe heute für dich was. Das ist auch Boot, aber es ist ein bisschen weit. Das ist Mytilini, also Mytilini-Insel. Das ist 30 Kilometer. Aber es ist heute, es ist sicher. Und das war am schlimmsten. Das war 30 Kilometer, es war richtig weit gewesen. Da hat 3,5 Stunden gedauert. Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht. Wo soll ich hinschwimmen? Also habe mir immer Gedanken gemacht, wo ist Nähe? Ich kann das nicht messen, aber mit Auge kann ich das also wissen. Dann habe ich da eine Familie kennengelernt. Ein Mann, Frau, ein kleines Mädchen. Die sind Syrer. Da hat der Mann mir erzählt, was soll ich machen? Meine Frau kann nicht schwimmen, meine Tochter kann auch nicht schwimmen. Ich kann nur schwimmen. Ich kann nur eine von die beiden retten. Da hat er mich gefragt, kannst du schwimmen? Er hat gesagt, ja klar kann ich schwimmen. Also ich kann schwimmen, ich würde schaffen. Dann hat er mich so indirekt gebeten, dass ich seine Tochter nehme. Da hatte ich erstmal die Gedanken, dass das Boot runtergeht. Und zweitens, so soll ich die Tochter nehmen, also halt helfen? Oder soll ich die Tochter lassen und alleine schwimmen gehen? Ich hatte diese beiden Gedanken, die 3,5 Stunden, die kommen immer zu mir. Wenn ich die Tochter helfe, da würden wir ich und die Tochter und der Mann und seine Frau alle runtergehen. Du kannst in diesem Moment nicht helfen, weil das ist richtig kalt, richtig lange Strecke. Da kannst du niemandem helfen. Aber wenn ich lasse, da wird die ganze Familie sterben vor den Augen. Und das ist halt, ich möchte das nicht. Da hatte ich immer diese Gedanken. Ich kann nicht meine Mutter trocken umarmen. Ja, ich höre ihre Stimme. Ich rufe manchmal an, aber das genug nicht. Ich sehe manchmal Bilder von meiner Mutter. Das auch reicht nicht. Ich dachte, in Europa stirbt man nie. Mit den Stimmen von 6 Menschen aus Syrien, Afghanistan, Serbien, Angola und Nigeria. Idee und Konzept: Sarah Schreier. Technische Realisation: Katrin Witt und Peter Awar. Regieassistenz: Duschka Roth. Regie: Alfred Behrens. Redaktion: Regina Arem und Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015. WDR 3. Duke Ellington, 1965 in der Grace Cathedral in San Francisco. Im hellen Anzug betritt er die Bühne. Thank you very much, ladies and gentlemen. Our first selection is the spiritual theme from Black, Brown and Beige. Jetzt singen der WDR-Rundfunkchor und die Sängerin Cécile Verny Duke Ellingtons Concert of Sacred Music. Begleitet von der WDR Big Band.